1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. In WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt Macht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Macht ausüben und die richtig Spaß daran haben, Macht auszuüben, sowohl im beruflichen Bereich als auch im privaten Bereich. Dann gerne mit jungen Leuten, die das sehr anstreben, die mal mächtig sein wollen im Beruf. Ja, vielleicht auch im privaten Umfeld und natürlich auch mit Opfern von Machtmenschen. Zum Beispiel leidet ihr sehr unter einem dominanten und sehr herrschsüchtigen Chef oder leidet ihr unter einem sehr dominanten Partner oder einer Partnerin, die euch das Leben zur Hölle macht oder einer Mutter oder einem Vater. Das Thema ist Macht und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Sven und er ist 36. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Sven, Thema Macht. Du hast dazu angerufen. Ja, wo es bei mir um Macht geht in dem Bereich dominant, devot. Ah, im sexuellen Bereich. Ja, ich bin selber dominant. Ja. Ja, und lebe das seit sehr vielen Jahren schon aus. Was heißt sehr vielen Jahren? Seit ungefähr 13, 14 Jahren. Ja, also Anfang 20 damit angefangen. Ja. Mhm. Was bedeutet das konkret bei dir? Was genau machst du? Jetzt so aus, ich bin in einer Beziehung, also ich habe einen Sklaven und eine Sklavin. Ach. Und ja, lebe das halt völlig aus. Also du bist in der Beziehung sowohl mit dem Mann als auch mit der Frau? Ja. Ihr wohnt auch zusammen? Ja. Und diese beiden Menschen sind deine 24-Stunden-Sklaven? Genau. Wie lange bist du seid ihr zu dritt jetzt schon? Zu dritt sind wir jetzt seit 2,5 Jahren. Mhm. Vorher war ich 7 Jahre mit der, sage ich jetzt mal, Frau zusammen. Aha. Und er ist dann dazugekommen. Ach so, da habt ihr euch doch einen männlichen Sklaven dazugenommen. Ja. Warum, du hast das ja entschieden, warum hast du noch einen männlichen Sklaven dazugenommen? Für mich war einfach dieser Reiz, ich bin nicht bisexuell, einfach irgendwo einen Mann auch zu zu besitzen oder ihn irgendwo nach meinen Vorstellungen irgendwo zu erziehen oder auch anders leben zu lassen. Aber du sagst, du bist nicht bisexuell. Nein. Das heißt, eine sexuelle Komponente ist nicht dabei, wenn du ihm Befehle gibst und wenn du ihn erniedrigst. Nein, das nicht. Ja. Da ist es wirklich der reine Spaß an der Macht. Genau. Über einen Menschen. Ja. Ist er denn bisexuell? Nein, auch nicht. Mhm. Beschreib mir doch mal... Er lebt vielleicht auch ganz anders. Die lebt, sage ich jetzt mal, wie es vielleicht viele Menschen kennen, als Sklavin. Mhm. Und er wird eher, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen wie ein Hund gehalten. Mhm. Wir unterstreichen nochmal gerade, das ist alles freiwillig. Ja. Das ist jetzt nichts Illegales. Das sind drei erwachsene Menschen, die sich da für diese Lebensform entschieden haben. Ja, sind beide in meinem Alter und... Ja, die beiden, sind die berufstätig auch? Nein. Aber du bist berufstätig? Ja, ich bin selbstständig, kann ich ruhig sagen und ja. Das heißt, du ernährst die beiden? Ja. Was machen die beiden den ganzen Tag über? Im Haushalt oder wenn ich beruflich halt, ich bin auch beruflich ab und zu unterwegs, ständig auch unter Kontrolle sind. Das habe ich nicht verstanden. Sie sind dann ständig unter Kontrolle? Ja. Inwiefern sind Sie unter Kontrolle, wenn du beruflich unterwegs bist? Es gibt heute gute Technik oder Überwachungskameras und so weiter. Ah, das heißt, du machst eine Dienstreise geschäftlich ins Ausland und kannst die beiden über Webcam oder so angucken? Genau. Und die beiden machen auch den Haushalt? Ja. Wenn du dann zu Hause bist, wie stelle ich mir das vor? Also du kommst abends von der Arbeit und die beiden Sklaven sind ja dann da. Was passiert dann? Hast du jetzt eine spezielle Frage da oder allgemein? Weil ich diese Welt nicht kenne. Wie ist denn das, wenn du dann nach Hause kommst? Ich komme ganz normal nach Hause. Ich tue ganz normal duschen. Ich bin eher der leidenschaftliche Kaffeetrinker. Mhm. Also ich erwarte, dass der Kaffee frisch gemacht ist. Mhm. Das müssen die dann vorbereitet haben für dich? Genau. Ja. Und ja, wir essen halt. Ich erwarte, dass dann auch Essen fertig ist und so weiter halt. Ja, das machen die auch und die kaufen ja auch ein und die kochen genau. Auch. Ja. Dürfen die Sklaven mit am Tisch sitzen? Nein. Nein? Nein. Wo sitzen die Sklaven? Die armen Sklaven? Arm kann ich nicht sagen. Nein, die okay. Haben ja in dem Sinne alles. Nein, ich meinte jetzt ein bisschen scherzhaft. Ich verstehe schon, in eurem System ist das alles okay. Also, wo sitzen die Sklaven? Ich tue grundsätzlich, sage ich jetzt mal, im Wohnzimmer essen. Mhm. Und sie isst in der Küche und er isst auf seinem Napf. Auf seinem Napf? Ja. Wie gesagt, er wird als Hund gehalten. Darf er denn aufrecht gehen in der Wohnung? Nein. Nein, auch nicht. Was hat er an tagsüber? Überhaupt nicht. Er ist immer nackt? Ja. Und Sie auch? Teilweise, nicht immer. Der Mann? So irgendwo, wie ich es möchte, sage ich jetzt mal so. Dürfen die beiden Sklaven miteinander Sex haben? Nein. Nie? Nein. Darf der Sklave sich selbst befriedigen? Wenn er die Aufforderung dazu kriegt, ja. Das heißt, wenn du sagst, mach es, aber ich gehe mal davon aus, dass du das nicht so oft sagst, oder sagst du es oft? Ausnahmsweise mal. Also dann muss er schon irgendwo irgendwas, was ich gut finde, sehr gut gemacht haben. Also irgendwo ihm eine Belohnung geben. Dürfen die Sklaven dich ansprechen? Einfach so? Passiert eher ganz selten mal. Also da muss schon irgendwas sein, wo irgendwas sehr Spezielles jetzt, sage ich jetzt mal, ist. Irgendwie passiert, wo ich nicht da war oder... Also ein Rohrbruch oder sowas? Ja, zum Beispiel. In der Regel haben die nur zu antworten, wenn du gefragt hast. Genau. Die Frau, die Sklavin, schläft die bei dir in deinem Zimmer? Nein. Wo schläft die? Also hat ein extra kleines Zimmer. Ja. Vielleicht so 15 Quadratmeter und ja. Hast du mit ihr ab und zu Sex? Ja, schon. Mhm. Wo schläft der Mann, der männliche Sklave? Auf dem Flur in so einem Korb. Also eben wie ein Hund. Genau. Nun ist das ja im Winter, jetzt hatten wir eine kalte Zeit hinter uns. Ja, ein bisschen ungemütlich, wenn man immer ganz nackt ist. Oder ist die Wohnung... Ich denke mal, da muss er durch. Mhm. Ich sag's nochmal, dieser Mann hat sich freiwillig gemeldet bei euch. Ja, klar. Das läuft auf freiwillige Basis. Ich tue zu keinem irgendwas zwingen. Ja. Ja, aber das ist ja auch für uns irgendwo untereinander, oder das können vielleicht auch viele da bestätigen, der Reiz dran. Natürlich, ja, ja. Hast du einen... Ja, du bringst keinen dazu, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen Hund zu sein, wer absolut nicht will. Absolut, das ist mir völlig klar. Insofern kann man das auch nicht verurteilen. Das ist eine Spielart, eine sehr bizarre Spielart der sowohl der Sexualität als auch des menschlichen Zusammenlebens, die komplett auf Freiwilligkeit beruht. Hat er ein Halsband? Ja, klar. Gehst du mit diesem Sklaven auch schon mal raus? Also ich kann ruhig sagen, ich habe eine Eigentumswohnung, da ist ein Gartenstück dabei, da gehe ich auch mal mit ihnen raus oder ich fahre mit ihnen mal im Wald oder so. Und wenn du mit ihm in den Wald fährst, geht er auch auf allen Vieren? Ja. Du hast eine Leine, er geht an der Leine? Ja. Und ist nackt? Genau. Ist dir schon mal jemand begegnet, wenn du mit dem Sklaven unterwegs warst? Ja. Kam auch schon mal vor. Klar, aber, wo die verschiedenen Reaktionen da sind. Ja, das ist doch dann sehr, sehr abgefahren. Wie reagieren die Leute? Die rufen die Polizei, oder? Ist mir auch schon passiert. aber es passiert ja auf freiwillige Basis. Ach, ja, dann und ist man die... versucht dann sehr schnell zu verschwinden. Wer versucht zu verschwinden? Ja, wir, weil also ihr versucht auch ja, mit ja, der ja. Polizei zu tun haben. Aber die Polizei ist ja ein schlechter Polizei, das irgendwie so zu erklären. Aber gab es schon die Situation, dass die Polizei vor euch stand und du musstest erklären? Nein. Nein, das noch nie. Ich frage mich gerade, wie die Polizei dann reagieren würde. Wahrscheinlich auch locker, ich ne? Ich kann es ja demnächst mal ausprobieren und dann nochmal anrufen. Ja, ja, natürlich. Das klingt alles so ein bisschen locker und völlig schräg und sehr für, ja, den, für die meisten sehr wichtig. Mensch, ich bin sehr offen, ich lebe das irgendwo aus, ich verstecke mich nicht. Ja, und ich wollte auf einen. Jeder das Seine, sage ich jetzt. Absolut. Mal. Ich wollte noch auf einen ernsten Aspekt zu sprechen kommen. Diese Menschen sind 24 Stunden dir zu Diensten, in jeglichem, so wie du es möchtest. Du trägst ja. dann ja auch eine hohe Verantwortung für diese Menschen. Das ist mir schon klar. Und die stelle ich mich auch, wie gesagt, beide gehen nicht arbeiten. Mhm. Also ich bin zwar irgendwo dieser dominante Typ, aber Dominanz hat auch immer irgendwas drauf zu tun, wo man sich drauf verlassen kann oder der, wer auch die Verantwortung trägt. Absolut. Also dass keine bleibenden Schäden sind oder wie gesagt, beide arbeiten nicht. Ja. Und ich habe dann auch dafür zu sorgen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben oder auch Essen und was weiß ich, alles was so... Was ist denn so Stichwort Krankenversicherung, Rentenversicherung, also profane Dinge? Wie läuft das? Sind sie. Mhm. Ja. Und wenn jetzt der Sklave, wir bleiben mal bei dem Mann, weil der, wie ich finde, die krassere Rolle hat bei euch dreien, wenn der mal zum Zahnarzt muss, was dann? Dann geht er zum Zahnarzt. Aber dann darf er sich anziehen und auch gerade gehen. Ja, klar. Mhm. Du hast gerade ja, gesagt... Das ist dann wieder, sage ich jetzt mal, was medizinisch ist oder auch wichtig ist natürlich. Mhm. Kriegen die anderen Leute das im Haus? Du sagst, du hast eine Eigentumswohnung. Kriegen die das mit, welche ungewöhnliche Lebenskonstellation da abläuft bei euch? Ich denke schon, aber wie gesagt, ich gehe damit offen um. Und wer ein Problem damit hat, muss mich nicht angucken. Ja. Aber ich denke schon, dass hier im Hause, wir sind 5 Parteien, eigentlich leben und ja, leben lassen. Bescheid wissen. Ja. Du hast gerade gesagt... Und vielleicht ist es auch wegen diesem Hundbereich, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, ja. vielleicht irgendwo etwas außergewöhnlich, weil du hast ja auch schon dominant devote Leute gehabt. Mhm. Und vielleicht ist das eine etwas extremere Form. Ja, so kann man das sagen. Du hast gerade gesagt, wenn ihr esst, dann muss der der Mann... Der Hund, Sklave, so nennen wir ihn, muss aus einem Napf essen. Ja. Darf der denn in den Napf das normale Essen, was du isst, auch tun oder kriegt er extra Futter? Er darf schon irgendwann ganz normal Fleisch essen und so, weil er soll ja auch nicht vom Fleisch fallen. Ja. Aber ich verlange jetzt nicht, dass er, was weiß ich, wie... Ich kenne auch jemand, der lebt das auch aus, der gibt den Hundefutter. Das würde ich nie machen. Nein. Ja. Aber der darf nicht mit dem Löffel aus dem Napf essen, sondern so mit dem Mund direkt. Genau. Also wie ein Hund halt. Ja. Mhm. Ja, interessant. Finde ich interessant und sehr abgefahren. Und finde es sehr, sehr erstaunlich und toll, dass du so offen darüber erzählst. Ja, habe ich, wie gesagt, keine Probleme. Ja. Dann danke ich dir sehr für deine Äußerungen, für deinen Anruf, Sven. Und das ist tatsächlich ein gutes Beispiel für unser Thema heute. Das ist, du übst da ja fast absolute Macht aus über die beiden Menschen. Auf der Basis der Freiwilligkeit, aber eine große Macht. Ja. Ja. Dann danke ich dir sehr herzlich und grüße... Ich danke auch für das Gespräch. Und grüße die Sklaven herzlich von mir. Mach ich. Halt, warte mal. Sind die Sklaven da? Im Moment nicht. Ruhephase. Ach so, die schlafen schon. Ja. Okay, dann wollen wir die auch nicht stören. Ich hätte ja gerne noch mit dem Hundeslaven ein paar Worte gesprochen, aber naja, okay. Lieber Sven, alles Gute wünsche ich dir und schönen Gruß an die beiden. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Sklaven schlafen. Dann müssen die auch. Wahrscheinlich hätte er sich jetzt auch geweckt, wenn ich gesagt hätte, los, pfeif mal den Hundeslaven her, aber das wollen wir ja nicht machen. So, hier ist Sarah. Sarah ist 30 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Hallo Domian. Unser Thema heißt Macht. Da hast du angerufen zu. Genau. Warum? Es geht darum, dass ich unter einem unheimlichen machthaberischen Vater jahrelang gelitten habe. Mhm. Das ging fast 23 Jahre, etwas über 23 Jahre. Hast du so lange zu Hause gewohnt? Ich habe so lange zu Hause gewohnt, ja. Beschreib mal ein bisschen den Vater. Wie hat er sich so verhalten? Also äußerst gewalttätig. Also Gewalt in einer Dimension, die man mit Worten schon gar nicht mehr beschreiben könnte. Nachts mit Messer geweckt und geschlagen. Mein kleinen Bruder am Stuhl mit Klebeband festgeklebt. Mhm. Wie viele Kinder wart ihr? Zwei? Also wir sind zwei, ja. Ja. Dich hat er auch geschlagen? Ja, der hat auch einen Schlagstock gehabt, der so einfach mal bei der Polizei sieht, bei den Polizisten. Mhm. Ja. Also so einen richtig dicken Prängel. Genau. Damit hat er euch Kinder geschlagen? Ja. Wie schwer warst du verletzt? Also es kam schon, dass der ganze Rücken schwarz war. Das hatte ich einmal gehabt. Dass der ganze Rücken schwarz war? Ja. Da warst du wie alt? Da war ich 22. So alt schon? Ja. Warum bist du nicht früher von zu Hause weggegangen? Also im ersten Lebensjahr bin ich mit meiner Mutter ja schon mal abgehauen, Frauenhaus. Mhm. Damals hat mir auch eine Anwältin gehabt, weil der hatte zu dem Zeitpunkt meine Mutter mit so einem Metzgermesser angegriffen. Er war also gegenüber der Mutter auch so gewalttätig? Ja, extrem. Er war der Herrscher in der Familie? Auf jeden Fall. Mhm. Und da sind wir mal abgehauen, aber das war Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und da waren auch diese Gesetze häusliche Gewalt noch nicht so weit wie heute. Mhm. Und der hat die Anwältin von meiner Mutter auch mit Säure bedroht. Mhm. Und wir waren irgendwo machtlos. Und wir haben immer jahrzehntelang diese utopische Vorstellung von ihm gehabt, dass er die Macht hat, dass er über uns herrscht und regiert, dass wir nichts zu melden haben. Man kann nicht so einfach abhauen aus so einer Situation. Ja, kann ich verstehen. Oder ich ahne es, dass man da dann wie gefangen ist, so auch psychologisch gefangen ist. Auf von jeden so einem Fall. Menschen. Mhm. Und dann diese verbalen Erniedrigungen. Sag mal nur, damit ich mir so ein Bild machen kann, was hat er zum Beispiel an schlimmen Sachen zu dir gesagt? Also das Schlimmste, womit er uns immer getroffen hat, war, wenn ihr von mir weggeht, dann landet ihr auf der Straße, ihr werdet Prostituierte. Mhm. Und da man auch dieses Leben Anführungszeichen auf der Straße noch nicht kannte, dass man selbstständig lebt, dachte man tatsächlich, man landet hier direkt in der Prostitution. Mhm. Es hilft einem niemanden. Er könnte einen immer wieder zurückholen, weil uns niemand helfen will, uns würde niemand zuhören. Das ist gar nicht der Fall. Aber das haben wir leider viel zu spät festgestellt. Der Bruder ist wie viel jünger als du? Ist 12 Jahre jünger. 12 Jahre jünger. Ja. Aber er hat gleichermaßen dich, den Bruder und die Mutter geschlagen. Ja. Wenn du jetzt so die Jahre Revue passieren lässt, was war denn wirklich das Grauenhafteste, was er dir angetan hat? Was war das Schlimmste, der schlimmste Gewaltvorfall? Oh Gott. Also ich erinnere mich immer an die schlimmsten Sachen, die er meiner Mutter und meinem Bruder angetan hat. Mhm. Ich habe eine Zeit gehabt von 7. bis 9. Lebensjahr, da war ich ihm praktisch ausgeliefert. Der hat darauf bestanden, dass meine Mutter studiert, damit er sich wiederum in der Gesellschaft bruskieren damit kann. Mhm. Und ich habe mit ihm alleine gelebt. Mhm. Ich war seinen Aggressionen vollkommen überlassen. Also das war so, dass er nachts mich geweckt hat, geschlagen bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann, also woran ich mich jetzt auch extrem erinnere, ich durfte auch nie ins Schwimmbad gehen. Mhm. Nicht aus dem Grunde, dass ich nicht, aus religiösen Gründen nicht dürfte. Es war einfach, weil mein Körper meistens schwarz war. Mhm. Ja. Aber du musst doch ein ganz verstörtes Kind gewesen sein. Haben die Lehrer das in der Schule nicht mitbekommen? Nein. Nein. Wir haben draußen ein Bilderbuch Familienleben geführt. Mhm. Das hat niemand gedacht, weil er uns erlaubt hat zu studieren und was war er denn, oder ist er denn vom Beruf? Er war Kommunikationsingenieur bei Siemens gewesen. Ach so. Du sagst, du erinnerst dich besonders gut, was er der Mutter und dem Bruder angetan hat. Vielleicht erzählst du da mir noch ein Beispiel? Also bei meiner Mutter war dieser Vorfall, wo ich mit 11 Jahren zum ersten Mal ins Frauenhaus gegangen bin. Da ist er mit so einem Metzgermesser auf meine Mutter losgegangen. Ich war nicht dabei, weil ich in einer anderen Stadt gelebt habe mit ihm alleine und er ist zu ihr gefahren, wo sie studiert hat. Mhm. Im Studentenwohnheim ist er ihr mit einem Messer über sie hergefallen. Hat er sie verletzt auch? Ganz schlimm, sie wurde ganz hier genäht, der Nerv im kleinen Finger war komplett durchtrennt. Und sie hat ihn nicht angezeigt? Sie hat ihn angezeigt, aber er hat doch wiederum hier die Anwältin bedroht. Und das, dann ist auch alles in Sand verlaufen. Mhm. Also der hat für all die Straftaten, die er bekommen hat, gemacht hat, nie wirklich eine Strafe bekommen. Mal Bewährung hier, mal Bewährung da, aber es hat ihn nicht abgehalten. Ja, und den kleinen Bruder, was hat er mit dem gemacht? Also bei ihm, also da erinnere ich mich wirklich an schreckliche Sachen. Der wurde schon als Baby, wenn er nachts geweint hat, in Toilette eingeschlossen. Da war er, glaube ich, 7, 8 Monate alt. Mit ein paar Jahren erinnere ich mich, als ich von der Schule kam, da war er am Stuhl mit Paketklebeband festgeklebt und da hat er ein Messer an den Hals gehalten. Das sind die schlimmsten Erinnerungen. Unfassbar, unfassbar. Ein wahrer Teufel. Ja. Der die Macht brutal ausgeübt hat, genau, auf euch. Wie seid ihr, oder du, oder ihr, vielleicht erzählst du es mir, von ihm weggekommen dann? Ach, wie gesagt, das hat ja 23 Jahre gebraucht. Mhm. In der Zeit habe ich dann eine Ausbildung abgeschlossen. Ich wurde mit der Zeit ein bisschen mutiger und selbstständiger. Mhm. Das ging auch bist so du denn, ja, bitte? Das ging auch so weit, dass ich einmal zurückgeschlagen habe. Mhm, ich glaube, das hat mir auch sehr viel Kraft für später gegeben. Aber meine Mutter war eingeschüchtert. Und dann meinte ich, das geht einfach nicht. Man muss irgendwas machen, dass man aus der Hölle rauskommt. Du bist dann mit 23 gegangen? Nein, ich habe meine Familie mitgenommen, meine Mama und meinen Bruder. Ach so, wo seid ihr denn hingegangen? Ich habe eine Fraueninstitution, Frauen helfen Frauen, angerufen an dem Tag. Mhm. Und ich habe denen einfach ganz kurz meine Lage erklärt, wie schlimm es ist und dass wir noch mehr zu befürchten müssen. Da sollte meine Mutter noch am selben Tag hingehen und hat eine Liste für Frauenhäuser bekommen. Ja. Ich habe mir die Liste gleich geschnappt, Platz im Frauenhaus klar gemacht und direkt am nächsten Morgen abgehauen. Und der Bruder war dabei? Der Bruder war dabei. Der durfte dann auch mit ins Frauenhaus zunächst? Ja, weil er so klein war. Also der war dann immer noch relativ jung. Ja, der war damals 11 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Jetzt sind 7 Jahre vergangen seitdem. Genau. Wie hat der Vater sich dann irgendwie nochmal gemeldet oder habt ihr nie wieder was von ihm gehört? Oh doch, es gab ja noch einige Nachgeschichten. Er wollte mal meinen Bruder entführen. Seine damalige deutsche Freundin hatte sich als unsere Tante ausgegeben, hatte Informationen durch das Schulamt bekommen, wohin in welcher Schule mein Bruder ist. Nachmittags hat er auf meinen Bruder gewartet. Und irgendwie kam der Zustand, dass mein Bruder mit der Lehrerin noch geredet hat. In dem Moment überfällt er meinen Bruder und erschlägt auch noch die Lehrerin. Mein Bruder kann sich nur noch aus der Jacke herausreißen und abhauen. Und ist davon gekommen? Ist davon gekommen. Blöd war nur, dass er die Wohnungsschlüssel hatte. Und ich glaube, im Portemonnaie war noch die Adresse, weil es hinter der Fahrkarte stand. Ist direkt in die Wohnung eingebrochen. Und dann habt ihr denn wenigstens dann, als ihr dann weg wart von ihm, ihn angezeigt für all das, was er getan hat? Ja, eine Zeit lang sind wir von einem Frauenhaus zum nächsten gerannt. Aber wir haben gesehen, das hat keinen Sinn. Wir wollten auch irgendwann unsere Stärke zeigen, dass sie... Na, ich meine, habt ihr ihn angezeigt bei der Polizei? Wir haben ihn angezeigt, ja. Ja, habt ihr ihn. Und was ist daraus? Beziehungsweise mein ehemaliger Arbeitgeber hat ihn angezeigt. Was ist daraus? Irgendwann herausgefunden hat, wo ich arbeite. Ja. Dann hat er Telefonterror dort gemacht. Das ist ja unfassbar. Und dann hat ihn mein Arbeitgeber angezeigt. Die Akte ist einem Polizisten in die Hand gefallen, der zu dem Zeitpunkt mit dieser Organisation Terre des Femmes gearbeitet hat. Und der hat großes Interesse gehabt. Der hat auch die Strafakte von ihm gesehen, was er alles gemacht hatte bis dato. Ist er denn dann vor Gericht gestellt worden? Ja, davor war er 11 Wochen in U-Haft und dann kam die Gerichtsverhandlung. Und zu was ist er verurteilt worden? Ja, Bewährung. Nur Bewährung? Ein Jahr und 8, 9 Monate, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so. Hat er euch denn dann danach in Ruhe gelassen? Danach war Ruhe. Das heißt jetzt? Jetzt seit einigen Jahren ist Ruhe, ich glaube seit 2005. Mein Gott, Sarah, was hast du mitgemacht und was hat deine Mama und dein Bruder mitgemacht? Und du, und du bist die Starke? Du hast die Familie da rausgerissen. Ja, ich hoffe. Deine Mama hat es nicht geschafft damals. Ah, ich finde mich jetzt auch nicht so selbst. Nein, muss man ja nicht. Aber man muss es ja auch anerkennen. Du hast es geschafft und du hast es gemacht. Ja, ich habe aber auch keinen anderen Ausweg gesehen. Ja, klar, verstehe ich schon. Das war auch viel für meinen Bruder. Ich muss sagen, der leidet bis heute noch. Er hat sich so wie wir verkraftet. Mhm, mhm. Wie geht's denn deiner Mama? Meine Mama hat es auch sehr gut verkraftet. Die hat es gut verkraftet. Ja. Nach so vielen Jahren Hölle. Genau. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt besonders vorsichtig bist, wenn du einen Mann kennenlernst und ihn versuchst genau zu durchschauen, dass du nicht wieder in eine solche Lage kommst. Also ich habe jetzt eine ganz langjährige Beziehung. Mhm. Wir haben auch ein gemeinsames Kind. Mhm, aber bis dato würde ich jetzt im Nachhinein behaupten, ich war beziehungsunfähig. Ja. Man ist gegenüber allen Menschen skeptisch. Ja, ja, klar, ja, klar. Kaum, man ist nicht in der Lage, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Man fühlt sich ständig angegriffen. Mhm. Aber da habe ich wirklich lange gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Aber es gab, darüber haben wir gerade nicht gesprochen. Ich dachte, ich hatte auch den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Ich frage es nochmal, es gab keine sexuellen Übergriffe. Nein, das nicht. Gott sei Dank, wenigstens das nicht. Genau. Ja. Ja. Sarah, ich danke dir für die offenen Schilderungen. Ja, und danke euch. Wenn du gerne noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen möchtest, biete ich das gerne an. Sehr gerne. Ja, das machen wir. Der heißt Henning, mein Psychologe, heute Nacht. Und dann bitte ich dich aufzulegen und er meldet sich gleich bei dir. Vielen Dank. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer für unser Thema heute Nacht und das Thema heißt Macht. Ich möchte gerne mit Opfern, so wie gerade Sarah war ein Opfer von Machtmenschen sprechen. Also leidet ihr unter einem sehr dominanten, machtbesessenen Menschen, sowohl vielleicht beruflich als auch privat? Ist euer Partner so, eure Partnerin oder eure Mutter, euer Vater? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Spaß an der Macht haben, sowohl im Privaten, aber auch im Beruflichen, die sagen, ja, ich will Karriere machen und ich will was zu sagen haben, ich will an die Schalthebel kommen, ich finde es gut, mich macht es einfach stark und selbstbewusst, ich finde Macht gut, Macht ist geil. So, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir domian@wdr.de. Weiter geht's mit Sarah. Nochmal Sarah und diese Sarah ist jetzt 24. Hallo Sarah. Hallo. Hallo Sarah. Ich wollte halt auch über das Thema reden. Gerne. Ich habe halt in meiner Kindheit Macht durch meine Mutter ganz stark erfahren, die halt ganz stark Druck auf mich ausgeübt hat und ich dann halt sehr in mich gekehrt war und halt, dass ich auch auf meine berufliche Zukunft so niedergeschlagen hat, dass ich einfach immer Selbstzweifel hatte und dachte, wird alles immer nichts. Wie hat sie den Druck auf dich ausgeübt? Ja, auf psychologischer Ebene. Ne? Also sie hat dich halt nicht geschlagen? Sie hat dich nicht geschlagen? Doch, teilweise halt auch. Sachen wie gegen Schienbein treten und so, halt, dass man sowas auch nicht sieht. Ne? Mhm. Und, naja, irgendwann hatte ich halt auch noch meinen Stiefvater, der hat das dann auch noch zusätzlich mit... Und wie hat sie das psychologisch gemacht? Ja, sie hat mich halt immer unter Druck gesetzt und dass das hier nie gerecht werden konnte, weil sie hatte auch einen starken Putzwimmel und ich bin halt ein sehr unordentlicher Mensch und ich konnte halt nie irgendwie gerecht werden. Aber weswegen hat sie dich unter Druck gesetzt? Was wollte sie denn? Was war ihr Anspruch? Was hat sie gefordert? Ja, ich hatte halt schon ziemlich schnell begriffen, dass sie unzufrieden ist, wenn sie von der Arbeit kam oder irgendwas, ne, dass sie dann immer total ausgeflippt ist wegen Kleinigkeiten, wegen Fettflecken, an irgendwelchen Arbeitsplatten, die dann weggeputzt werden sollen und sie mir dann irgendwie so ganz utopischen Hausarrest für mehrere Wochen gegeben hat, dass ich dann völlig abgekapselt war von meiner Umwelt. Hat sie dich denn in der Schule auch unter Druck gesetzt, dass sie gesagt hat, du musst jetzt die Noten nach Hause bringen und wenn nicht, dann ist was los? Ja, sie hat mich halt immer schlecht gemacht, dass ich dumm bin, faul und halt so dieses Ganze, ne, dass man sich halt minderwertig fühlt. Ne? Ja. Und das Problem war halt auch, dass ich halt komplette Außenseiter auch in meiner Schulzeit war. Ich wollte auch keinen an mich heranlassen. Bewusst habe ich mich auch ausgegrenzt und war deswegen mit den Leuten halt auch komisch. Ne? Ging das denn deine ganze Kindheit und Jugendzeit so? Ja, schon sehr. Ne? Also irgendwann war das halt auch so. Ich habe halt in einer Gegend gewohnt, wo viele Russen gewohnt haben. Mhm. Und die haben mich halt auch mal so an der Haltestelle abgefangen und mich dann auch mal vermöbelt, bespuckt, du dumme Deutsche und halt solche Geschichten. Ne? Mhm. Und irgendwann ist das dann Tag X passiert und da habe ich dann ganz viel Alkohol getrunken und habe die alle verprügelt. Oh. Ja, ich bin dann etwas wütend geworden und habe mich halt für die ganzen Jahre gerecht. Ah, das heißt, da hat sich so viel aufgestaut bei dir? Ja, genau. Und dann bin ich halt komplett abgedreht. Als du die verprügelt hast, die Russen, wie alt warst du da? 16. Und die haben sich verprügeln lassen von dir? Ja, anscheinend. Du musst aber schon ganz gut dabei gewesen sein. Ja, ich war sehr in Rage. Ja. Du bist ja heute 24. Ja. Bist du immer noch so krass drauf? So krass drauf? Naja, ich bin eigentlich ein ganz ruhiger Mensch. So. Ne? Also du hast es ja nur erlebt, was es bedeutet, wenn man unter der Fuchtel von einem Menschen steht. Ja, nämlich klar, und klar. Wenn man Macht ertragen muss. Ja. Würdest du sagen, dass du heute jemand bist, der vielleicht auch Spaß daran hat, Macht auszuüben oder genau das Gegenteil? Ja, das Problem ist halt, beim Beruflichen lasse ich das halt nicht so raushängen. Ne? Also da sehe ich halt irgendwie zu, dass ich mich im Hintergrund halte, weil ich mag dann auch nicht so die Macht ausüben. Ja. Und mich halten dann auch alles für ein graues Mäuschen und sehr zurückhaltend. Deswegen ist es für viele immer sehr unbegreiflich, dass ich halt im Privaten das dann so die Dominanz dann lieber spielen lassen möchte. Ach so. Im Privaten bist du schon eine selbstbewusste, dominante Frau. Eigentlich schon. Und ich habe es mit meinem Ex-Freund da nicht ausprobiert, aber wir sind da halt nie bis zum Extrem gegangen. Reden wir jetzt auch darüber, über den sexuellen Bereich? Genau. Ach so. Jetzt verstehe ich. Das heißt, du tendierst im Privaten, vielleicht auch hängt das alles zusammen mit deinen schlimmen Erfahrungen, die du gemacht hast, zur sexuell dominanten Frau. Ja, also ich habe das halt für mich entdeckt durch meine damalige Mitbewohnerin, die da auch sehr offen war in dem Bereich. Und da habe ich das halt auch für mich entdeckt. Früher kamen mir also meine Gedanken, die man so im Kopf hat, man hat ja auch Fantasien, ne, kam mir das halt alles immer ein bisschen komisch vor. Und dann denkt man, oh Gott, pervers veranlagt, oh je. Ne? Ja, ja. Und sowas halt, da bilden sich halt, die Gesellschaft ist ja schon sehr konservativ in der Hinsicht teilweise. Mhm. Und da hatte ich halt eine sehr offene Mitbewohnerin und dadurch bin ich da halt auch so reingerutscht und habe halt das für mich auch entdeckt und habe auch festgestellt, dass so dieser devote Part gar nichts für mich ist. Mhm. Da kann ich mich halt auch überhaupt nicht fallen lassen. Das heißt, du hast Spaß beim Sex, Männer zu verprügeln. Genau. Ja, so waren die Russen haben den Anfang gemacht. Genau. Da war es noch ein normales Prügeln und dieses, was heißt normales Prügeln? Also, nicht-sexuelles Prügeln, meinte ich. Ja, das hat ja dann auch viel mit Lust und Hingabe dann zu tun. Es geht ja nicht darum, jemanden zu schaden. Das ist ja auch genau das. Aber interessant ist ja die Fragestellung, glaubst du das? Du wirst wahrscheinlich auch schon oft drüber nachgedacht haben. Gibt es da einen Zusammenhang? Deine Mutter hat dir so zugesetzt, dass das jetzt ein Ventil ist? Natürlich habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Ich bin ja auch schnell reich geworden. Mit 16 bin ich ja zu meinem Vater gezogen. Sie hat mich herausgeschmissen, nachdem ich die Russen verprügelt habe. Ach so. Genau, es gab ja einen leiblichen Vater. Genau. Den bin ich halt gezogen und der ist halt auch Alkoholiker, mittlerweile trocken. Dem komme ich auch super klar, aber das hat mich damals halt auch sehr belastet. Und Hast du denn heute noch Kontakt zu deiner Mutter? Ja. Schon wieder, aber wir hatten 5 Jahre keinen Kontakt, weil sie mich auf Unterhalt verklagt hat. Bist du das einzige Kind deiner Mutter? Ja. Wie erklärst du dir das, dass sie dich offensichtlich nicht liebt? Ja, das Problem ist, sie ist wohl manisch-depressiv, ne, und sie ist sehr cholerisch. Und ich weiß halt, dass sie in der Kindheit sehr viel Missachtung erfahren hat, ne. Ja, und sie hat halt einen Bruder und hat mich auch damals versucht zu vergewaltigen und also ein Käse. Der Bruder? Der ist halt Fotograf und hat das dann irgendwie mal ausgenutzt und der ist halt auch sehr krank. Dann denkt man sich halt auch, wird man selber auch so ein bisschen gestört oder so? Jetzt ist das irgendwie vererbt und da macht man sich schon einen Kopf, ne? Wie das so zusammenhängt. Man will ja auch damit verantwortungsvoll umgehen, wenn man sowas dann auslebt, ne? Wie war denn die Mutter, als du ein Kleinkind warst, soweit du dich zurückerinnern kannst? Naja, sie hat mich halt immer abgeschoben zu meinem Vater oder zu Großeltern oder so. Ne? Sie hat auch zeitweise, das habe ich dann auch immer mitgekriegt, wollte sie, dass meine Oma mich adoptiert und sowas. Ne? Also da gibt es keine Erinnerungen an Zärtlichkeit, Innigkeit, Schmusen mit der Mama? Ja, sie ist immer zu mir gekommen. Sie hat eigentlich völlig das Kind-Mutter-Verhältnis verdreht. Sie ist im Prinzip mit ihrem Problem, was ich dann bin, was man keinem Kind zumuten soll, zu mir gekommen. Sie hat sich in mein Bett gelegt und gesagt, mir geht schlecht und so, und hat geweint und hat gesagt, du bist mein Engelchen. Und mein, da warst du so, natürlich, ne, völlig überfordert als kleines Kind. Ja, ich habe halt, ich war schon sehr früh sehr reif, auch vom Kopf her, das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber ich war da schon so, dass ich das schon realisiert habe und auch wusste, was ihr Problem ist. Nur ich wollte halt, man will halt auch irgendwie Kind sein, ja, ne? Und man kann es dann einfach nicht, weil man im Prinzip für Erwachsene ja, völlig die verdrehte Elternrolle dann übernimmt. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, sie hat versucht, dich auf Unterhalt zu verklagen. Ja, weil sie keinen Unterhalt an mich zahlen wollte, wollte sie mich da darauf verklagen. Kann man das? Nee. Nee, eigentlich nee, nicht. Sie war eigentlich total im Unrecht und hat das dann auch bis zum obersten Landesgericht durchgezogen. Es ging dann über 5 Jahre und Ende vom Lied war dann, dass sie verloren hat. Und dann auf mich zukam und wollte, dass wir wieder Kontakt zueinander haben. Und dann haben wir das ganz vorsichtig versucht. Sie ist auch in Therapie gegangen, aber es ist halt mehr schlecht als recht. Es gibt halt so Tage da. Also es ist alles gestört nach wie vor. Ja, es ist halt schwierig, ihr zu vertrauen von meiner Hinsicht her. Ich hab da halt so eine... Natürlich, klar, völlig klar. Bin da sehr unterkühlt, was das betrifft. Na klar, Nähe zu klar. ihr und ich mag dann auch keine Umarmung und sowas. Da bin ich ganz komisch. Gibt es Momente, wo du ihr verzeihen kannst oder geht das noch nicht? Das ist ganz, also ich sehe, sagen wir mal so, ich hab so Mitleid für sie entwickelt, weil ich halt sehe, was sie halt auch für, was sie für ein sie könnte eigentlich so ein glücklicher Mensch sein, sie ist verheiratet und alles, ne? Hat keine finanziellen Probleme, eigentlich könnte sie gut gehen, aber irgendwie ist sie todunglücklich und so gesehen hat ihr das Ganze auch nichts gebracht, ihre ganze Machtausübung. Sie hat auch ganz viel Mobbing in der Arbeit erfahren, auch nur dadurch, dass sie die Leute gegeneinander ausgespielt hat. Was machst du heute beruflich? Ich schminke Leute. Nur, was gibt's da zu lachen? Das ist doch ein ehrenwerter Beruf. Also bist du Maskenbildnerin oder Kosmetikerin oder sowas. Genau. Ja. Genau. Sarah, dann danke ich dir auch. Ich biete dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an, wenn du es gerne möchtest. Ja, ich habe nur über das Eigentliche gar nicht gesprochen. Aber du hast über das Eigentliche gar nicht gesprochen? Was ist das Eigentliche? Ja, über meine SM-Beziehung zu meinem momentanen Partner, ja. Ach so, ja gut, aber wir haben ja gerade schon mitbekommen, dass sich das dahin so kanalisiert hat. Insofern haben wir schon so eine Ahnung. Wir rufen dich aber gleich nochmal an und das verspreche ich dir. Okay. Liebe Sarah, legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.37 Uhr oder fast schon bald 38 haben wir. Und ich freue mich, am Telefon grüßen zu können, Oliver. Oliver ist 18, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Oliver. Zum Thema Macht hast du dich auch gemeldet, warum? Ja, ich habe mich heute Nacht gemeldet, weil ich, also das Thema hieß ja Macht, weil ich sozusagen auch ein machtgeiler Mensch bin in meinem Sinne. Aha, inwiefern? Inwiefern, also ich wie gesagt, bin ja 18, bin wahrscheinlich einer der jüngeren Teilnehmer hier. Ja. Aber ich besitze im Internet einen sogenannten Clan. Das heißt, also das ist eine Spielervereinigung, die gewisse Spiele spielen. Mhm. Vor allem in meiner Spielervereinigung First-Person-Shooter. Mhm. Ja, also Ego-Shooter, sogenannte Killerspiele, wie man sie ja in den Medien gerne nennt. Ja. Und also als Chef ist es halt schon ziemlich geil, was man da so entscheiden kann und was nicht. Wie viele Leute tanzen denn so nach deiner Nase? Also nach meiner Nase tanzen so circa 15 bis 20 Leute so. Also von den aktiven Spielern. Also es gibt immer ein paar Leute, die sagen, ja komm, heute bin ich dabei, heute nicht. Aber so der harte Kern sind so 15 bis 20 Leute. Ich bin kein Spieler, deswegen musst du es mir erklären. Das heißt, du gibst denen vor in dem Spiel, also, was sie zu tun haben, oder? Ja, das ist, also ich nehme jetzt mal als eines der bekanntesten Killerspiele, in Anführungsstrichen, meinetwegen Call of Duty. Das, sagt dir das was? Nee, sag mir nichts. Ich bin kein Spieler, ich weiß es nicht. Also Call of Duty 6 ist das vor allem. Ja. Das ist eins der neueren, sag ich mal, First-Person-Shooter. Es geht halt um einen modernen Krieg zwischen Terroristen und Antiterror-Einheiten sozusagen. So, und wenn wir dann zusammen spielen, dann habe ich halt sozusagen in der virtuellen Welt die Macht über Leben und Tod. Ah ja. Das heißt, wenn ich meinen Leuten sage, zum Beispiel einen Kollegen von mir, der vor mir steht, geh mal da vorne um die Ecke und guck mal, ob da jemand ist. Also in dem Spiel, ne? Ja, in dem Spiel natürlich. Ja, in dem Spiel. Ja. Wenn ich dem sage, geh mal da vorne um die Ecke und guck mal, ob da jemand ist, dann macht er das, ohne zu fragen. Wenn er es nicht macht, was passiert dann? Ja, wenn er das nicht macht, dann dann kriegt er ein Problem. Dann nehme ich den nach dem Spiel, nehme ich den raus, nehme ich den zur Seite und sag ihm dann, hey, warum hast du das nicht gemacht? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das machen. Könntest du ihn rein theoretisch auch eliminieren? Ja, ich könnte ihn rein theoretisch aus diesem virtuellen Netzwerk entfernen, ja. Komplett. Warum unterwerfen sich die Leute quasi jetzt dir in diesem Spiel? Ja, ich schätze mal, dass es daran liegt, dass man einfach als sogenannter Clanleader oder als Clanleader, als Anführer einer virtuellen Gemeinschaft, also ich weiß nicht, so eine gewisse Machtgeile hat, irgendwie haben muss. Ja, du, aber warum die anderen? Was glaubst du, warum die sich dir unterordnen? Ja, entweder ich schätze mich selber als relativ guten Spieler auch selber ein, vielleicht ja. Weil sie mich in gewissem Maße anhimmeln oder weil sie einfach ein Bedürfnis nach Führung haben und ich selber entscheiden wollen, komm, ja, mache ich's, genau, oder ich bin jetzt unsicher oder nicht. Das glaube ich. Das wird sein. Ein Bedürfnis nach Führung, das ist gut ausgedrückt. So ist es und das haben viele Leute. Man kann es bedauern, aber es ist so. Aber du sagst von dir, das ist ja auch interessant, mit 18 Jahren, ich bin in gewisser Weise machtgeil. Ja. Und du hast dir jetzt Blut geleckt in diesem Spiel. Nein, nicht nur in diesem, also mein Clan spielt mehrere Spiele. Nein, ich wollte jetzt in die wirkliche Realität gehen, fragen. Also. Könntest du dir vorstellen, dass sich das so in dein normales Alltagsleben auch ausweitet, dass du... Ja, das ist schon so, also man merkt es ein bisschen. Also ich weiß, ich bin ja noch Schüler und man merkt es, also ich gehe jetzt gerade in die zwölfte Stufe, mache mein Abitur und es gibt so eine Art Gerüchteküche natürlich. Ja. Und dieser Gerüchteküche kann man einfach auch gewissermaßen viel Macht ausüben, wenn man so ein bisschen drauf hat, genügend Freunde hat. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin besonders beliebt, auch nicht besonders unbeliebt und es funktioniert einfach. Man kann einfach zum Beispiel sozial schwächere Menschen, die halt, weiß ich nicht, vielleicht 10 Freunde haben, wenn man das jetzt mal so hochrechnet ungefähr. Und wenn man dann ein Gerücht über die verbreitet, dann können die sich einfach nicht wehren. Und man selber fühlt sich in diesem Moment einfach stark. Im ersten Moment. Unantastbar. Wobei, wenn man bei genauem betrachten, ist das ja mies und feige. Gibt es solche Empfindungen und Sichtweisen bei dir auch schon oder bist du nur im Machtrausch, wenn du sowas machst? Also mies und feige, ich taste natürlich niemanden an, der mir nichts getan hat. Aber wenn es nur als Beispiel, nehmen wir als Beispiel meine Ex-Freundin, die kam halt aus diesem, ich sage jetzt mal Milieu, das hört sich vielleicht hart an, aber aus diesem Kreis, wo man relativ wenig Freunde hat, sag ich mal. Und die Beziehung natürlich war auch alles super, alles auch gar kein Problem. Aber nachher ging noch nicht mal von mir aus, sondern von ihr so einen kleinen Rosenkrieg sozusagen. Und ich als Machthaber, wenn man das so sagen will. Da hast du zurückgeschlagen. Tja, also sie hat dann angefangen mit so leichten Gerüchten, daher ich wäre ja total uninteressant und sowas alles. So, und dann habe ich natürlich die gesamten Wahrheiten oder Unwahrheiten, je nachdem halt auch verbreitet. Und in meinem größeren Freundeskreis haben das natürlich dann auch mehrere Leute geglaubt und letztendlich hat ihr niemand mehr geglaubt. Und das war halt schon so ein Moment, wo man so triumphiert hat. Natürlich, das sind so Anfänge, gefährliche Anfänge, sag ich mal. Wohin geht dein beruflicher Wunsch? Mein beruflicher Wunsch geht Richtung Jura und Richter. Wo ich halt auch die Entscheidungsmacht habe zu entscheiden, wer Unrecht hat und wer nicht. Natürlich, du hast als Richter natürlich eine hohe Macht. Ja, man hat eine totale Freiheit, ist nicht weisungsgebunden, das ist alles super. Aber man braucht natürlich auch, und das zeichnet ja den guten Richter aus. Ja, eine Objektivität. Auch ein festes ethisches Fundament. Das habe ich. Ja, das kann man sicher noch ein bisschen polieren und trainieren. Mit 18 und wie du es gerade geschildert hast, bist du ja noch in der Such- und Ausprobierphase. Aber ich meine, wenn du dieses Berufsziel hast, ist das ein ausgesprochen ehrenwerter und wichtiger Beruf. Ja. Und wenn du dir klar hast, auf welcher Basis du agierst und deine Macht ausübst, dann ist ja auch gar nichts gegen die Macht einzuwenden. Schlimm ist es nur, wenn du willkürlich bist und dein eigenes Ego befriedigst. Ja, willkürlich bin ich in dem Moment nicht. Es ist nur jemand, der mir entweder der mir geschadet hat oder jemand, der mir sozusagen Böses will. Okay, wir reden jetzt schon, ich war jetzt schon beim Richter. Da ist das ja komplizierter der Fall, wenn du deinen Beruf dann irgendwann ausübst. Ja, okay, das stimmt. Interessant, Oliver. Also dann hoffe ich, dass das im Moment, so wie es jetzt läuft, nicht zu sehr auswächst und nicht zu sehr ausufert. Ein bisschen Sorge habe ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, warum denn? Aber du hast ein großes Ziel vor Augen und wenn du das... Warum hast du denn da Sorgen? Na, weil du gerade sowas gesagt hast, wir grenzen dann die Schwächeren aus und das ist ein geiles Gefühl und so. Da musst du dich sehr im Blick haben. Wenn ja, du, das sind ja aber Momentaufnahmen. Ich mache das ja nicht permanent. Okay, wenn du eine starke Persönlichkeit bist, dann messe dich mit anderen starken Menschen und nicht mit Schwachen. Ja, dann habe ich ja dann habe ich ja einen richtigen Widerstand. Ja, das würde dich auszeichnen, wenn du dich dem stellst und nicht einem schwachen Widerstand. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe schon, aber warum soll ich mich denn mit jemandem messen, wo ich eventuell versage und dann einfach... Weil das einen ganzen Kerl ausmacht. Du bist kein ganzer Kerl, wenn du dich mit Schwächeren abgibst. Ist doch klar, ist doch logisch, was reden wir? Ja, aber warum gebe ich mich denn dann mit Schwächeren ab? Naja, egal. Du hast es gerade so gesagt, aber ich glaube, so die Richtung hast du ja, verstanden. Ja, die Richtung hast du schon erfasst, das stimmt schon. Also Oliver, dann wünsche ich alles Gute und werde ein guter Richter irgendwann. Ja, darf ich noch jemanden kurz grüßen? Ja, mach ganz schnell. Ja gut, ich würde ganz gern meinen Zockermate, den Eisengott, ganz herzlich grüßen und hoffe, dass viele Leute noch Spaß an deiner Sendung haben. Danke Oliver, alles Gute, tschüss. Ja, bitte. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht, Macht. Britta, 65, guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Britta. Nee, Jutta. Jutta, entschuldige. Ja, Jutta. Macht nichts. Jutta, aber 65 stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, Jutta. Bist ja. du auch ein Opfer von einem Machtmensch oder selbst? Ja, ja. Also ich habe gerade dem Kollegen erzählt, dass ich ziemlich schrecklich aufgewachsen bin. Mhm. Das heißt, ich hatte eine sehr, sehr starke Mutter, mhm. einen schwachen Vater, mhm. einen älteren Bruder, der aber ja schon geliebter wurde, sag ich mal. Aber auch von mir. Geliebter wurde? Von meiner Mutter. Das war der Ach so. Lieblingssohn. Achso, der wurde vorgezogen. Nicht so, das war für mich eigentlich gar nicht das Thema. Mhm. Mein Bruder war für mich immer auch auch der Große. Also wie viel älter war denn der? 5,5 Jahre. Ja, das ist schon... Ist er noch. Ja. Er lebt noch. Ja, ist er noch. Mhm. Mhm. Also die Mutter war die Dominante. Ja. Erzähl mal ein bisschen von deiner Also Mutter. Ich bin aufgewachsen als kleines Kind mit einer Mutter, die mich zum Beispiel vor die Tür gesperrt hat und gesagt hat, sie ruft jetzt beim Kinderheim an und die holen mich dann ab, hat einen Koffer vor die Tür gestellt. Oh, wie schlimm. Oder wenn du nicht brav warst. Ich war wahrscheinlich auch nicht immer brav, logisch. Ja gut, das ist natürlich kein Grund, oder ein Kind, sie das... hat, also was ich heute noch ganz schlimm in Erinnerung habe, ich habe in die Hose gemacht und sie hat mir dann die Hose vors Gesicht gebunden und auf die Straße geschickt. Ach. Also sie war da sehr... Also sie hat dir die Hose mit dem, was du reingemacht hast, ins Gesicht gebunden und dann auf die Straße geschickt. Ja, ja. Und damit die anderen halt auch sehen, was für ein Schwein ich bin. Das war schon... Hat sie dich auch geschlagen? Ja, ich bin recht viel geschlagen worden. Ich musste auch die Peitsche selber holen. Das waren so... Wo lag die Peitsche? Die war so im Kellereingang. Du musstest in den Keller gehen, die Peitsche hochholen und dann ihr geben? Ja. Und dann auf den nackten Po, oder? Ja. Ja, und gut, dann musste ich bei Nachbarn Geld holen, damit und den Alkohol für meine Mutter besorgen. Ach so. Also alles als kleines Kind, wo ich mich natürlich auch geschämt habe. Und der Papa hat nie geholfen? Der war ganz schwach, den habe ich auch sehr verachtet, muss ich sagen. Das habe ich erst heute, wo ich selber erwachsen bin. Nein. Und da denke ich eigentlich, es war ein armer Kerl, der konnte gar nicht gegen diese Frau an. Hat diese Frau denn deinen Vater auch geschlagen und gedemütigt? Er war halt der kleine Wicht. Der hat gar nicht, also das Einzige, wo er sich mit gewehrt hat, waren die Pantoffelblumen zum Muttertag, weil er wusste, das hasste sie. Also das Pantoffelblumen? Das war seine Rache. Aber es ist schon komisch, wenn er hat ihr zum Muttertag Pantoffelblumen geschenkt. Ist schon komisch, wenn ein Mann der Frau zum Muttertag was schenkt. Dann, ja, das war irgendwie so seine Art, sich sich zu rächen oder ich weiß nicht, oder Widerstand zu leisten oder ich kann es gar nicht sagen. Wie hat die denn dann reagiert, wenn die Pantoffelbuben... Ja, dann gab es natürlich wieder erheblichen Streit mit großen Auseinandersetzungen und meine Mutter hat Heiligabend den Tannenbaum aus dem Fenster geschmissen und das waren so meine Kindheit war eigentlich davon begleitet. Wenn du an die Kindheit denkst und an die Jugendzeit, wenn du jetzt so eine Rangliste sagen solltest, was war das Schlimmste, was sie gemacht hat, dir gegenüber? Das Schlimmste war eigentlich, mich so auszusperren, mich zu demütigen und klein zu halten. Mhm. Auf der anderen Seite, als ich älter wurde und weggehen wollte, dann kriegte sie ihre Herzanfälle, so dass ich dann nicht weggehen konnte. Ach so, dann hat sie Druck. Dann hat sie Druck ausgeübt, dass ich mich zu kümmern hatte. Wie lange warst du denn zu Hause? Bis zu welchem? Bis ich 19 bin und dann bin ich weggezogen aus der Stadt. Wie war denn dein Verhältnis dann später zu deiner Mutter? Sehr distanziert. Und ich bin erst, als mein Sohn geboren war und ich war allein mit ihm, da hat sie, die Möglichkeit gesehen, mich wieder an sich zu fesseln. Ich weiß es nicht. Da bin ich zu ihr zurückgezogen. Gezogen sogar? Ja. In die Wohnung? Ja, weil ich dachte, dann ist mein Kind versorgt und ich kann meine Ausbildung weitermachen. Das ist ja heikel. Und das ist aber sehr schief gegangen und der Moment war eigentlich, als wir uns dann geschlagen haben. Und meiner Mutter an den Hals gegangen bin und hätte sie nicht gesagt, dann kommst du ins Gefängnis wenigstens. Das war für mich der Punkt, mein Kind zu nehmen, meinen Koffer zu nehmen, 60 Mark zu nehmen und von Berlin nach Gießen zu ziehen. Also als dieses passiert war, war der Vater da schon verstorben? Da war der verstorben, ja. Bist du deiner Mutter an die Gurgel gegangen in Anwesenheit deines Kindes? Ja, mein Sohn saß in der Ecke. Wie alt war der Sohn? Der war ein Jahr alt. Ein Jahr. Und das war der Punkt für mich, wo ich einfach wusste, ich muss fliehen. Ist die Mutter sehr alt geworden? Meine Mutter hat, als ich gegangen bin, aus dem Fenster gerufen. Sie wusste, wenn sie sagt, sie bringt sich um, das wirkt nicht, dann hat sie gesagt, dann dreht sie in Gassern auf, dann geht das Haus in die Luft. Gott, und dann habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, bin ich dafür verantwortlich? Also es war ja dann auch ein Druck. Und sie hat sich tatsächlich umgebracht. Ich weiß nicht, wie viel der Selbstmordversuch es war. Also kurz nach dieser schlimmen Szene. Ja. Und wie hat sie sich dann umgebracht? Mit Tabletten. Ich weiß es nicht. Mein Bruder ist dann verständigt worden. Der wusste in dem Moment gar nicht, wo ich bin. Und ich habe aber nie, ich bin weder zur Beerdigung, ich hatte nur das Gefühl, es ist gut, dass diese Frau tot ist und das habe ich eigentlich bis heute. Was für ein dramatisches Leben. Das mag sich bitter anhören, aber wenn man so sagt, da gibt's doch Blutsbande oder so, ich kann nur sagen, ich dachte nur immer, es ist gut, dass sie einfach nicht mehr da ist. Das ist ja nun schon viele Jahre her. Ja. Trotzdem und heute noch... ist da so ein Hass quasi auf die Frau? Ein Hass auf diese Frau. Und andererseits habe ich nie das Gefühl gehabt, ich müsste das aufarbeiten, sondern immer eigentlich in so einem Paket verschnürt. Und da ist es auch gut so. Und du kamst doch nie in die Versuchung, irgendwann mal später, viele Jahre später, mal zum Friedhof zu gehen? Nein. Nein. Das wird auch nie geschehen? Nein. Nein. Hast du Kontakt zu deinem Bruder? Ja. Sprecht ihr denn darüber? Ja, wir haben schon drüber gesprochen, aber Weil er hat ja offensichtlich eine andere Meinung, weil er bevorzugt worden ist, ne? Nein. Ihm ging es nicht, glaube ich, nicht viel besser, aber er hat sich früher absetzen können. Er hat da früher für sich die Konsequenzen ziehen können, aus der Familie rauszuziehen. Was hast du denn, Jutta, aus diesem Leben, aus diesen schlimmen Jahren und aufgrund der Erfahrungen mit dieser Frau, was hast du für dein Leben gelernt? Für mein Leben habe ich gelernt, also erstmal, dass ich mich auf mich selber verlassen muss, dass ich einen schwachen Menschen gegenüber ungeduldig bin. Also, dass ich irgendwo das Gefühl habe, also da muss doch jemand was tun, also es kann er sich nicht gefallen lassen. Ach so, meinst du das, ja. Ja. Und gut, ich bin Sozialarbeiterin geworden. Ach, das ist dann auch wieder interessant. Ja, ja. Das ist ja interessant. Ja, ja, ja. In eine ganz andere Richtung dann. Und in eine ganz andere Richtung und bin in, ja, ich bin jetzt aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und war jetzt die letzten 18 Jahre Heimleitung im großen Betrieb und ja. Und jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Ja, ja. Ja. Altersteilzeit und genieße es in vollen Zügen. Das sei dir wirklich gegönnt. Ja. Jutta, ich danke dir auch für die offenen Worte. Und ja, wahrscheinlich war es auch nochmal schwer, so darüber so ganz. Ja, ich merke gerade, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Sollen wir dich auch nochmal zurückrufen? Nein, das, das ist nicht geht nötig. Schon. Das ist nicht nötig. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und ja, genieße deinen Ruhestand. Genau. Richtig alles gut. Klar. Tschüss. Gute Nacht. Ciao, gute Nacht. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Herrn Domin steht hier. Hallo? Hallo, grüße dich. Ist das Herr Domin? Ja, richtig. Das ist ja lustig. Dann heißen wir ja fast ähnlich. Ich grüße dich und schicke dir einen zarten Gruß von der SM-Farm. Ah! Wir beiden haben vor Jahren mal eine halbe Stunde zusammen gesprochen. Ich kann mich, du bist der Herr Dom. Richtig, Herr Dom. Ich kann mich absolut gut erinnern. Ja, das ja, war ein, ja, ein ganz spektakuläres Gespräch. Ja, wir haben eine halbe Stunde zusammen ja gesprochen. Du sprachst mit einer Sklavin von mir. Genau, ganz genau. Von der ich gestern, glaube ich, noch erzählt habe. Und Natursektfetischistin. Genau, genau. Ja. Und du warst ein glaube ich, ein recht vermögender Werbemensch, der eine Farm oder einen Bauernhof in Norddeutschland irgendwo hat. Richtig, jawohl. Und das ist immer noch so. Ja, es hat sich noch so viel geändert, aber wir haben ja nur noch 3-4 Minuten Zeit. Ist natürlich schade. Das heißt, du hast einen Bauernhof, auf dem viele Sklaven leben. Ja, es hat sich Verschiedenes geändert. Erzähl. Verschiedene Sklaven sind noch hier. Mit der Sklavin, mit der du damals gesprochen hast. Ja. Die hat zwischenzeitlich 2 Schlaganfälle bekommen. Oh, oh. Wohnt im betreuten Wohnen. Ja. Aber sie war damals ja schon eine 24-7-365. Was heißt das? Sie wird höchstwahrscheinlich in den nächsten 3-4 Monaten wieder hier auf den Hof einziehen. Ah, das heißt, es geht ja doch wesentlich besser. Ja, sie sitzt jetzt im elektrischen Rollstuhl. Mhm. Nee, aber wenn es eine 365 ist, trennt man sich normalerweise erst bis zum Tod. Was heißt 365? Ich verstehe das nicht. 365. Was heißt die Zahl? 24 Stunden am Tag, ja? 7 Tage die Woche, 365 Tage das Jahr. Ah, ach, das ist ja interessant. Das war eine Sklavin von dir, so wie wir es gerade am Anfang gehört genau haben. Genau. Diese Frau ist sehr schwer krank geworden, liegt in einem Heim. Jetzt wird es ihr bald wieder besser gehen und dann nimmst du sie zurück auf deinen Sklavenhof quasi. Die wird als Sklavin nicht mehr fungieren können in der Art, wie es mal war. Natürlich nicht, aber aus sozialer Verantwortung, aus natürlich. Ja. Das geht doch nicht anders. Wenn man für jemanden doch die Verantwortung hat und es kommt ein Unfall jetzt in Hatte rein, dann kann ich doch nicht sagen, jetzt musst du gehen. Ja, ja, ja. Das wäre doch unmenschlich. Weißt du, dass du mir das damals zum ersten Mal erklärt hast, auch mit der Verantwortung, die ein dominanter Mensch hat, wenn er sich mit Sklaven umgibt. Ganz genau. Das hast du damals mir sehr einleuchtend erklärt. Und war ein Riesengespräch, was wir hatten. Ja, absolut. Sag mir doch, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Wie viele Leute wohnen jetzt bei dir? Im Augenblick ist die Sklavin Dagmar hier, mit der kannst du auch gerne reden. Und 2 weitere Sklaven sind im Augenblick im Ausland am Arbeiten und kommen aber wieder rein. Ja. Und die sind auch 24 Stunden und das ganze Jahr bei dir. Also ja. Hm. Wie kommen die Leute an dich heran? Wie? Ja, pass auf. Darf ich einfach mal frech sein? Darf ich für unsere Homepage mal einfach Reklame machen? Ich bin kein Professioneller. Nein, das darfst du nicht. Bitte, okay, bitte nicht. Das wird dann zu weit führen. Ja, okay. Also es geht übers Internet. Ja. Da hast du sie dann ausfindig gemacht. Hm. Wenn jetzt, lass mich doch nochmal auf die Frau zurückkommen, die so schwer krank ist. Wenn die zurückkommt, die kann dann nicht mehr die klassische Sklavenrolle einnehmen. Dann. Was wird sie dann machen bei euch in der Sklaven? Das heißt, sie wird hier betreut durch die Pflegedienste den örtlichen und wird hier im Prinzip ihren Lebensabend ja verbringen dürfen. Ja. Ja, und die anderen Sklaven sind damit, na, die fragst du gar nicht, ne? Nein, das entscheidest du. Ja. War das denn für Sie, also für die kranke Frau, klar, dass sie wieder zurückkommen möchte? Letzte Woche hier. Und freut sie sich, wenn sie dann zu dir kommen kann? Ja, wir haben uns also einen Teil des Hofes hier angeguckt. Ja. Und werden diesen Bereich auch für Schwerbeschädigte umbauen lassen. Das ist ja verrückt. Und dass sie mit dem Rollstuhl rein und rauskommen und so weiter. Das ist ja völlig verrückt. Ja, die SM-Farm hat ja nur noch einen guten Ruf in Deutschland. Entschuldigung. Also, nein, das finde ich wirklich völlig verrückt. Ja. Es ist einmal eine schräge Sexualität, es ist eine schräge Lebensform. Nee, das sehe ich anders. Nein. So, dann, wenn ich jetzt widerspreche, was ist denn schräg? Nein, ich mein's ja nicht despektierlich. Das ist eine ungewöhnliche Lebensform. Das kann man ja so sagen. Auch eine ehrliche. Und wenn das jetzt auch noch dazu kommt, dass so eine Art soziale Verantwortung auch noch für jemanden da ist, der dann schwer erkrankt ist. Respekt, ziehe ich den Hut. Das gehört doch dazu im Leben. Muss ich sagen, also da habe ich Respekt vor. Kann die Verantwortung nicht wegschieben, die ich mal hatte. Ja, das finde ich auch, aber das sehen wahrscheinlich nicht alle so. Aber das ist richtig. Ja. Mein lieber Herr Domin. Ja, so. Ich habe mich sehr gefreut, dass... letztes Jahr angeschrien wegen Autogramm. Ja. Bitte ein zu uns hin und bitte einmal an die Sklaven. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Schönen Gruß an die Sklaven und auch an die kranke Frau. Das mache ich. Tschüss, wir rufen gleich nochmal an. Tschüss. In der Technik, Moritz Güldering. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio Live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.